Bist du brown, kriegst du Frauen. Und heute wirst du vor Begeisterung nicht bremsen können. Weil wir sind am Berliner Ostbahnhof. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der heute am Tag des Faulenzers immer von sich sagt, er faulenzt nicht, er arbeitet halt so schnell, dass er immer schon fertig ist. Hier ist René. Hallöchen. Hallo da draußen. An den digitalen Empfangsgeräten. Du Faulpelz. Leg los. Ja, heute an diesem draußen 22. März 2023. Ja. Und wie immer mit dabei, frisch aus dem Urlaub und immer noch reif oder schon wieder reif für die Insel. Aus dem Toaster. Hallo Marc. Hallo René. Hallo Stefan. Hallo. Ja, wie immer dabei. Endlich wieder dabei. Letztes Mal wurde ich ja so... Mir nichts, hier nicht. Ohne Wertung vertreten. Okay. Von einem Herrn namens Marc. Ja. Da habt ihr euch ja natürlich sehr einfach gemacht. Ja, absolut. Ja. Also nicht durch irgendjemanden zu ersetzen, ist ja okay. Meine erste Frage, es musste natürlich jemand mit demselben Vornamen sein. Meine erste Frage beim Date ist auch immer, wie heißt du? Ja. Und dann sagst du Tschüss. Ist eigentlich schon das Thema durch. Also er hat nicht denselben Vornamen wie du. Wieso? Doch, hat er. Er wird ja anders geschrieben, also ist nicht derselbe Vorname. Aber er kommt aus der Phonetikreihe Marc. Ja gut, so kann man es, ja... Aber ich finde, er hat es gut gemacht, deswegen ganz liebe Grüße an Marc Lau an der Stelle. Jawolla. Hast du gut gemacht, super vertreten. Und gerne wieder, vor allen Dingen, wenn René mal nicht kann. Ja, dann musst du dich nur an den neuen Vornamen gewöhnen. Richtig, genau. Ne? Ja, und Marc, du bist wieder da, du warst im Urlaub, weit weg, bist, ich habe schon gesagt... Siehst du aus, als wenn du frisch aus dem Toaster bist? Also nicht, dass du in Scheiben geschnitten bist oder so, sondern... Es hat sich tatsächlich gelohnt, wettertechnisch. Ja, Ich war auf Mallorca. Wir waren nur 6 Tage, vom 8. bis 14. März. Ja. Aber... Oh, jetzt kommt mal wieder ein Zug. Einfahrt. Alter, das ist der! Das ist der, von dem ich euch erzählt habe vorhin. Das ist... Es geht gleich weiter, liebe Leute. Guck mal, der hat vorne die neuen Scheibenwischer dran gehabt. Der kann sogar bei Regen fahren. René. Hammer. Aus. Geil. Oh, guck dir den an. Ey. Von hinten sieht der noch besser aus als von vorne. Ja, ist wie bei manchen Menschen. Das ist unglaublich. Ja. Das war so eine gute Wahl, hier im Podcast aufzuzeichnen. Ich bin mir nicht sicher, liebe Hörer, aber es könnte sein, dass sich René soeben vor Glück in die Hosen geschissen hat. Noch riechen aber wir nichts. Aber nichtsdestoweniger. Wo waren wir? Ach, bei deinem Urlaub. Genau, ich war auf Mallorca und eigentlich hieß es, also naja, wenn du 20 Grad irgendwie kriegst, dann kannst du schon froh sein. Also haben wir auch ein paar längere Klamotten irgendwie eingepackt. Hm. Aber die Angabe ist natürlich immer im Schatten. Und wir hatten bis zu 23 Grad irgendwie im Schatten. Ja. Das heißt, in der Sonne bei unseren ausgedehnten Wanderungen und unserer Fahrradtour haben wir mal ordentlich Sonne abgegriffen. Ja. Und das zeigt sich jetzt an meinem Tong. Teng. Sehr gut. Ja, wir beneiden dich, weil so sieht René nicht mehr im Sommer aus. Teng. Bei 40 Grad. Üben, René. Ja. So ist es. Ja. Aber ist es nur dein Face oder auch der Rest von deinem Body? Stefan, frag ihn doch, geht irgendwo hin und guckt es dir in Ruhe an. Hast du da den weißen Anzug an? Ich bin nicht nahtlos braun geworden. Dafür war es definitiv zu kalt. Ja, Wasser? Gibt's ja überhaupt Wasser? Ja, wollte ich gerade zu kommen. Also es waren relativ viele Leute im Wasser, aber die meisten tatsächlich mit Neoprenanzug, hauptsächlich Wassersportler, die ja Kitesurfen betrieben haben. Oder artverwandte Sportarten. Wir haben sogar eine international besetzte Regatta in verschiedenen Kategorien durften wir beiwohnen. Okay. Also die sind da wirklich bis aus Australien, aus Finnland, Dänemark und wo die alle herkamen. Und Engländer? Briten waren auch dabei. Okay. Ja, ja. Also es gab da schon ein bisschen was zu sehen. Aber das Highlight war tatsächlich, das will ich nicht unerwähnt lassen, das Essen dort. Also ich sage, das Essen war ganz toll, aber es war nur an einer Stelle ganz toll. Weil hauptsächlich war es so, dass wir dort wir waren Ja, ich muss irgendwie tausend Sachen irgendwie gleichzeitig erzählen. Ah, also wir waren in Campastia. Das ist eine kleine Ortschaft westlich von Arenal, zwischen Arenal und Palma de Mallorca, also direkt da unten am Flughafen, wenn man so will. Ja. Aber nicht direkt in der Einflugschneise, das war alles völlig in Ordnung. Und wir hatten wirklich nur 5 Minuten Fußweg bis zur Playa, diesem Riesenstrand da unten, der auch, zu dem auch der Ballermann gehört. Ja. Aber es war zum Glück Vorsaison. Das heißt, das ganze Partyvolk war noch nicht da, die ganzen Biertempel hatten alle noch nicht auf. Das war also sehr, sehr entspannt. Gott, eins noch nach Mann. Lass mal wieder am Bahnhof außen aufnehmen. Ein langer ICE. Hurra. Na, jedenfalls sind wir dann natürlich irgendwie in die Strandbars gegangen und auch in die Restaurants, die dort ansässig sind, weil wir schön lecker Paella und Pasta hier, wie heißt das, Tapas essen wollten. Oh ja, haben wir auch gemacht, aber gleich geht's weiter. Er hat ein schönes, ausgeprägtes Quietschgeräusch. Ja. Das beste Essen haben wir tatsächlich nicht dort gefunden, sondern in einer völlig anderen Ortschaft, dort auch ansässig, also konnten wir zu Fuß erreichen. Also wenn man gut zu Fuß ist, das waren schon über 10 Kilometer weit weg, nämlich in Porto Pi. Okay. Dort gibt es eine kleine Bar namens Magenta. Nähere Details dazu, also wo genau, in welcher Straße das zu finden ist, etc., das findet ihr dann bei uns in den Shownotes. Das werde ich dort nachreichen. Mhm. Es hatte sich so ergeben, dass Tina und ich schon im Oktober auf Mallorca waren. Und diesmal wollten wir eigentlich unbedingt woanders hin. Aber wir haben den Urlaub sehr kurzfristig gebucht, gerade mal so diese anderthalb Wochen vorher. Und deswegen war der zeitliche Rahmen sehr eng gesteckt. Also es musste unbedingt vom 8. bis zum 14. März sein. Mhm. Und wenn du so einen engen zeitlichen Rahmen hast, dann kriegst du tatsächlich nicht viel mehr als Mallorca. Ja, also. Ich glaube, es ist halt trotzdem schön, ne? Also, wenn es so warm ist im Vergleich. Also, wir haben es absolut nicht bereut. Ja. Na, jedenfalls, wir waren im Oktober schon dort und dort hatten wir das Magenta schon mal kennengelernt, weil wir waren in einer anderen Ortschaft, nämlich in Cala Mayor. Mhm. Und wenn wir von Cala Mayor aus nach Palma gelaufen sind, irgendwie die 10 Kilometer, sind wir mal durch Porto Pi durchgekommen und dann auch an diesem Magenta vorbei. Es ist völlig unscheinbar, eine Hauptverkehrsstraße. Aber da machen die abends regelmäßig Party und wie sich durch Zufall herausgestellt hat, ist es sogar ein deutscher Betreiber. Mhm. Den sind wir auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ganz, ganz liebe Grüße an Matthias und Dennis et al. Dort haben wir definitiv die besten Tapas irgendwie gekriegt. Deswegen möchte ich das hier nicht unerwähnt lassen. Schon, weil ich es den beiden versprochen habe, oder zumindest dem Matthias, dass ich sie hier erwähnen werde. Ist das eigentlich eine neue Uhr, die du da rum hast? Das ist so ein Date von Rolex, Gold, oder? Was? Ja. Nein. Übrigens so eine Goldkette auch. Nein. Eben. Also ganz besonders möchte ich die Albon Digas hervorheben. Die sind Weltklasse. Aber auch das Brot mit Aioli. Ganz, ganz fantastisch. Hat sich gelohnt, da nochmal hinzugehen. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, falls er dort in der Nähe sein sollte, von Palma, einfach mal ins Magenta in Porto Pi. Details in den Shownotes. Wie kommuniziert man eigentlich auf Mallorca? Sprache. Auf Spanisch, auf Englisch oder auf Deutsch? Hast du Spanisch gesprochen? Also welche Sprache sprichst du da mit den Leuten? Englisch hauptsächlich. Hm. Ja. Ja. Ich meine, du warst schon öfter auf Mallorca, ne? Also ja, du kannst kein Spanisch. Genau. Nein. Nein? Also natürlich hat man ein bisschen was aufgeschnappt. Vamos a la playa. Ja. Genau. Und bevor ich solcherlei Sachen vor mir gebe, versuche ich dann doch lieber auf der sicheren Seite zu bleiben und mache mich dann auf Englisch verstehen. Der Odeck 375 ET 44510. Ja, Triebwagen. In der Durchfahrt 2 Wagen, 1 Triebwagen, obergleisige Abnahme von Strom. Ein weiteres Kapitel aus dem nicht enden wollenden Buch René erzählt Fakten, die keiner hören will. Richtig. Unnützes Wissen. Gut. Ausgedachtes Wissen. Also wer heute einschaltet, muss halt einfach mit einem Bahn-Podcast rechnen. So ist es. Ne? Okay, also pass auf, bevor ich noch mehr von Mallorca erzähle, weil es gibt da noch das eine oder andere, falls ihr die Zeit heute für mich entbehren könnt, dann sollten wir vielleicht die Leute erstmal abholen und sagen, wo wir hier sind und was das soll. Also es hat was mit Zügen zu tun. Das hat vielleicht schon der ein oder andere mitgekriegt. So Ostbahnhof. Kleine Details. Genau. Damit ist das Thema erschöpfend behandelt. Nein, man muss korrekterweise sagen, Berlin-Ostbahnhof. Warum eigentlich das Zuwort Berlin? Ach so, da kommen wir später zu. Wirklich? Ja gut, okay. Oh, Stefan, du bist gerade so im Redefluss. Ja, genau. Möchtest du nicht noch etwas ergänzen? Nein, später. Okay. Wir sind ja erstmal da bei deinem... Da bin ich aber mega, mega gespannt, ja, warum dieses Zuwort Berlin bei manchen Bahnhöfen ist und ja, bei anderen nicht. Ich habe eine Vermutung, aber auch die hört ihr später. Okay. Die Fänger Nummer 2. Okay. Also dranbleiben, Leute. Ja, dranbleiben. Unbedingt, weil gleich in einer Minute sagt Stefan etwas sehr Bedeutsames. Ah, es könnten noch 2 Minuten werden. Je nachdem, wie lange Marc seinen Urlaubsbericht ausdehnt. Tja, also mein Urlaubsbericht driftet jetzt ab in eine Krankheitsgeschichte. Um Gottes Willen. Oh nein. Oh. Jetzt wird's traurig. 1,5 Tage, bevor wir den Flug antreten sollten, war ich dermaßen erkältet, dass ich schon mit dem Gedanken spielte, ich blass die ganze Scheiße ab, das geht nicht. Da kannst du ja nicht gebacken. Nee. Aber weil wir schon so kurzfristig gebucht hatten, hatten wir natürlich auch keine Reiserücktrittsversicherung, weil wir gesagt haben, naja, komm, das ist jetzt hier nicht mal mehr 2 Wochen. Das kriegen wir auf jeden Fall. Was soll schon passieren? Wir sind doch nicht krank. Und dann passierte es. Ja, Murphys Gesetz. Ich erkältete mich und es war ein ziemlicher Kampf, aber ich habe mich den Flug irgendwie hinter mich gebracht, aber lange Rede, kurzer Sinn, die meiste Zeit des Urlaubs konnte ich nicht durch die Nase atmen, komplett verstopft, rechts und links, und erst nach einigen Tagen konnte ich überhaupt wieder so Nasenspray benutzen, was dann hilft irgendwie, dass die Schleimhäute mal so ein bisschen abschwellen. Ja. Und zum Ende des Aufenthalts auf Mallorca hat sich dann so ein bisschen beruhigt, aber die Nachwirkungen spüre ich heute noch. Wie war der Flug? Weil so mit verstopfter Nase, Erkältungsflug ist ja nicht genau, so angenehm. Genau, da hat der eine oder andere Probleme beim Druckausgleich, den man dann beim Flug braucht, habe ich zum Glück überhaupt keinen Stress mit. Okay. Toi. Das kann sehr schmerzhaft werden. Ja. Der Hinflug war okay, aber auch da gibt es eine Anekdote dazu, weil... Welche Fluggesellschaft? EasyJet. Preiswert, auch was ziemlich weit Flugzeug? Hinten. Keine A300. Keine Ahnung. Bestimmt. Damit müsstest du jemanden fragen, der sich damit auskennt. Hatte Flügel und konnte fliegen. Ich weiß nur, dass ich es erstaunlich fand, dass wir auf der Hinreise uns nirgendwo authentifizieren mussten. Das heißt, normalerweise zeigst du irgendwo, meistens bei der Gepäckaufgabe, deinen Personalausweis, um zu zeigen, ich bin tatsächlich derjenige, der hier gebucht hat. Und das war diesmal überhaupt nicht. Ich hätte also auch als Karl Arsch das buchen können, weil niemand wollte ein Schriftstück sehen, auf dem das eben amtlich belegt ist. Das war schon mal erstaunlich. Von welchem Flughafen bist du geflogen? Berlin-Tegel. BER Berlin. Ah ja, genau. Berlin-BER. Genau, Berlin-BER. Ja. Habe ich es wieder falsch gemacht? Ach Mensch. Ich übe heute Abend noch ein bisschen. Von Berliner, Berlin-BER. Und da können wir ja schon, sagen, du warst ja im Urlaub, Marc. Noch in diesem Jahr würde es eine Umbenennung geben, denn der Bahnhof... Du heißt ja morgen Friedrich. Nein, da es ja das Terminal 5 nicht mehr geben wird... wird der Flughafen BER Terminal 1 bis 2 in BER umbenannt, Bahnhof BER. Und der Bahnhof BER? Wieso Bahnhof? Ist noch Flughafen. Naja, der Bahnhof ist ja der BER. Aber heißt der wirklich Bahnhof BER? Bahnhof BER. Der Bahnhof heißt dann Bahnhof BER. Naja. Das Wort Bahnhof ist im Namen des... Ja. Nein, frage ich dich. Stefan, Details sind sehr wichtig. Ja. BER, ja. Der Bahnhof heißt nur BER. Krasser kurzer Name, nein nicht. Naja, BR wie der Flughafen. Heißt ja nicht Flughafen BR oder? Ja, dann Flughafen BR. Kann ich nicht einfach kurz BR sagen? Ja. Der Berliner BR. Der Bahnhof BR Terminal 5 wird in Schönefeld bei Berlin umbenannt. Also im Prinzip, wie er früher schon mal hieß. Aha, Schönefeld. Schönefeld. Genau. Aber bei Berlin. Das nur so viel. Der komplette Name ist Schönefeld bei Berlin. Ja, weil Schönefeld liegt ja nicht in Berlin, sondern bei Berlin. Und es gibt ja möglicherweise noch das eine oder andere schöne Feld in Deutschland. Ja, das könnte auch sein. Gut, so viel dazu. Jetzt kannst du weiter erzählen. Also, krank auf Mallorca, gibt Schlimmeres, glaube ich. Nee, warte, Interviewrunde. Ja. Wir sind ja noch beim Flug. Was gab es im Flug zu essen? Na, nichts. Ist doch ein Kurzstreckenflug, oder? Gab es da was zu trinken? Genau, erstmal ist Kurzstrecke und außerdem ist EasyJet ein Billigflug. Wie lange? 1,5 Stunden? 6 Stationen. 2,5 Stunden. Bist du immer so unterwegs? Geht, da kommen die nicht mit Getränken durch? Die kommen durch, aber du musst alles kaufen. Echt krass, ey. Du bist lange nicht mehr geflogen. Nee, ich bin das letzte Mal geflogen. Du bist das letzte Mal, du bist das letzte Mal rausgeflogen, aus welcher Kneipe? Aber ich bin ja auch geflogen. Muss auch nichts mehr zu trinken gehabt? Nicht mit EasyJet. Okay. Sondern mit einer anderen Fluggesellschaft. Ja, okay. Du warst bei EasyTrink. Ja, wahrscheinlich. Ja. Darfst du denn wenigstens deine eigenen Getränke mitbringen? Ja. Ja. Immerhin. Also das Übliche, irgendwie vor der Sicherheitskontrolle musst du halt deine Getränke irgendwie alle ausdrängen, aber dann bist du da durch und hast du irgendwie den Zeug was einkaufst. Was du dann nach der Sicherheitskontrolle mit dem ausgetrunkenen Getränk machst, das ist deine Sache. Genau. Hauptsache das leere Flasche bei. Hauptsache da ist ein Klo, ja. Ja. Nee, alles gut, aber der Rückflug, der war insofern interessant, weil wir saßen wirklich ganz hinten im Flugzeug in der letzten Reihe und ich weiß nicht, ob es deswegen so schlimm war, weil es war etwas schlimmer, dieser Flug. Das fing schon mit dem Starten an. Der Pilot wurde nicht müde zu erwähnen. Ach, übrigens, am Anfang wird es ein bisschen rappeln. Ja. Er benutzte wirklich das Adjektiv rappeln. Okay. Und genauso ist er auch gestartet. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, das Flugzeug wird erstmal rückwärts rausgeschoben aus seiner Parkposition. Warum? Weil es nicht rückwärts fahren kann. Ja. Ist so. Und rückwärts fliegen schon gar nicht, ganz genau. Und dann rollt es langsam irgendwie zur Start- und Landebahn. Dort angekommen, vergewissert es sich beim Tower, dass jetzt alles klar ist, kriegt seine Starterlaubnis. Und dann, wenn die Turbine volle Kraft geschaltet, muss ich nicht alles erklären, auf jeden Fall. Bei 250 km/h hebt es dann ab. Ja. Und die hatten wir noch gar nicht erreicht. Das heißt, wir waren noch am Boden. Ja. Auf einmal begann das Flugzeug zu schlingern. Du wurdest richtig im Sitz nach rechts und nach alle links wie im geschleudert. Und ich so, ach du Scheiße, wenn jetzt noch die Tragflächen irgendwie sich dem Boden nähern, dann steht die Sache hier unter keinem guten Stern. Ja. Aber im letzten Augenblick, bevor ich meine Nerven verlor... Und ein Stoßgebet abgegeben habe? Nein, so ein Blödsinn mache ich nicht. Okay. Ich bin Agnostiker, Atheist. Jedenfalls hat er dann abgehoben, aber dann begann das Gerappel, von dem er sprach, tatsächlich mal so richtig. Und du denkst so, oh, naja, okay, es sind so ein paar Meter, bis er Höhe gewonnen hat und dann kommt er in etwas ruhigeres Gewässer. Ja, denkst du. Genau, weil er dann die turbulenten Luftschichten hinter sich gelassen hat, aber es hat tatsächlich ein paar Minuten gedauert. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir ganz hinten saß, aber ich hatte das Gefühl, hinten hat man es deutlicher gemerkt als vorne. Okay. Weil vorne waren die Schreie deutlich leiser als bei uns hinten. Verstehe. Ja, da wird er erstmal anders, oder? Der Flug endete damit, dass wir, weil wir ganz hinten saßen, als letzter natürlich aus dem Flieger rauskamen. War aber nicht so schlimm, weil das ist so ein bisschen wie mit dem Speedyboarding. Speedyboarding heißt, du kommst schneller ins Flugzeug rein, wo ich auch so denke, dann bin ich eben 5 Minuten früher als die anderen im Flugzeug. Aber ich fliege trotzdem nicht schneller los. Was soll denn Blödsinn? Genau. Und das bezahlen die Leute extra teuer. Das Ding ist, für die Fluggesellschaft spielt das wirklich eine Rolle, das Boarding, das Schnelle. Da wurden ja auch schon die diversesten Sachen ausprobiert. Einmal, dass alle, die hinten sitzen, zuerst einsteigen. Und dann hatte sich so eine Mischform ergeben. Du hattest diese Leute, die ein teureres Ticket haben, die dürfen als erstes einsteigen. Und dann kommen die ganz nach hinten müssen. Weil jeder wartet eine Minute am Flughafen. Ist teuer. Ja, aber das bringt nichts. Es bringt faktisch nichts, weil du hast keinen Platz im Flugzeug. Die Leute stehen dann einfach und den müssen Gang, warten. Ja. Die Leute, der Mann kommt rein, steht im Gang und sagt, ja, jetzt könnte ich mich eigentlich hinsetzen. Aber warte mal, wo ich jetzt hier schon am Stehen tun bin, da packe ich erstmal mein Handgepäck nach oben drin. So, und die anderen hinter ihm warten anziehen. Alle. Ja, ja. Und Speedyboarding hin oder her. Der Flieger fliegt trotzdem nicht früher. Bei uns war es jetzt umgekehrt. Das heißt, wir kamen als Letzter aus dem Flugzeug. Und dann hast du natürlich einen relativ weiten Weg irgendwie bis zum Gepäckband. Und das war noch gar nicht gestartet. Es startete erst, als wir dort ankamen. Mhm. Als Letzte. Ja. So, das heißt, die vorne saßen, hatten wieder nichts gewonnen. Ja. Im Gegenteil, wir waren die Gewinner, weil... Im Gegensatz zu unserem letzten Urlaub im Oktober, wo wir also wirklich gefühlte halbe Stunde auf unsere Koffer gewartet hatten, war es diesmal so, die Koffer Nummer 2 und 3, die vom Band fielen, waren unsere. Okay. Wir kamen, sahen und siegten. Und siegten, indem wir uns ein Taxi nahmen und nach Hause fuhren. Ja. Manche Leute stehen ja schon im Flieger 10 Minuten, bevor der am Landeanflug ist und warten im Gang schon, dass sie aussteigen können. Ja. Ja, ich bin auch immer ganz entspannt gewesen und habe auch mal gewartet, wenn du als Letzter aussteigst, kommst du genauso in diesen Shuttlebus, also hängt der vom Flughafen ab, ob du einen Shuttlebus hast oder nicht, und am Gepäckband passiert eben auch nicht so schnell was. Ja. Genau. Den Stress kann man sich sparen. Ja. Wir hatten vor, eine Radtour zu machen, wenn ich gerade noch so überlege, was für Anekdoten ich erzählen könnte. Wir hatten vor, eine Radtour zu machen und wir wussten, vom Hotel aus gibt es direkt Fahrräder. Und Mallorca ist ja nur die Insel der Radfahrer. Gerade die ganzen Radrennfahrer, die Die wohnen da alle, die ne? Die zockeln ja. Nein, die wohnen da nicht. Die kommen alle mit in diesen übergroßen Spezialkoffern und du denkst mal, was haben sie denn da drin? Fahrräder. Fahrräder oder aber was? Eben was für einen Wassersport, aber hauptsächlich Fahrräder. Hm. Und ganze Mannschaften reisen da an. Und selbst auf der Playa und selbst in Palma überall Radfahrer, gerade diese Radrennfahrer, die Berge rauf und runter irgendwie zuckeln. Na jedenfalls, wegen meiner Erkältung mussten wir damit warten, quasi bis zum letzten Tag. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir ein Rad haben und dann wollten wir in der Nachbarortschaft, die wäre jetzt entfernt gewesen, das ist 18 Kilometer oder so. Ui. Also wenn du dann gemütlich unterwegs bist, bist du in 2 Stunden da, so oder so. So, sollte also was Tagesfüllendes werden. Und was wir bekamen, waren nicht die Trekkingräder, die ich da schon gesehen hatte, sondern man sagte uns dann, nee, die Räder, die da draußen stehen, da, das ist gar nicht unsere, weil ich gleich sagte, nee, wir wollen keine E-Bikes, wir wollen richtig Radfahren, bitte, bitte richtig Radfahren. Noch selber strampeln. Genau. Hat sie gesagt, nee, wir haben ja keine E-Bikes. Ich so, ach du Scheiße, aber neben eurem Hotel stehen die doch da, keine Ahnung. Also pass auf, hier kriegst du jetzt so eine Schlüsselkarte und dann ist da an diesem Gang, wo die anderen Räder stehen, da ist dann eine Tür. Und da ist quasi ein Fahrradkeller drin. Mhm. Und da sucht er euch dann einfach was raus. Da baut euch einen zusammen. Ja, genau. Ihr habt einen Schraubenschlüssel. Im Prinzip war das alles in Ordnung. Ja. Nur die Räder, die da drin waren, waren eben keine Trekkingräder, keine E-Bikes, sondern irgendwelche Citybikes. Okay. Mhm. Und nicht fürs Gelände. Das war ein Gräuel. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben vielleicht die Hälfte der Strecke absolviert. Und dann hat Tina gesagt, ich streike. Ja. Tut mir leid, ich streike. Ey, komm hier nicht, du kommst nicht vorwärts mit dem Zeug hier, wo voll die Gummiräder und keine Gangschaltung. Ja, so schlimm nur nicht, aber gefühlt war das nah dran. Ja, war eine schlechte Idee. Also, für alle, die dasselbe planen, sucht euch eine dieser dort zahlreich vorhandenen Fahrradausleihläden. Dort kriegt er was Vernünftiges, das Zeug vom Hotel, da taugt nichts. Okay. Also wir brachen dann ab und fuhren ein weiteres Mal zum Magenta, haben nochmal super Tapas gegessen und am nächsten Tag sind wir wieder zurück nach Berlin geflogen. Hm. Ja, ich glaube, das war so im Wesentlichen. Ja, schön. Fragen bis hierhin. Klingt ja trotzdem nach einem halbwegs erholsamen Urlaub. Ja, absolut. Auch wenn nicht alles 100% perfekt war. Aber ist das nicht eigentlich Mallorca? Mallorca. Malle. LL im Spanischen wie J. Mallorca. Na gut. Na? Dann halt Mallorca. Nein. Mallorca. Mallorca, ja. Nein. Nein, Mallorca, das wissen wir doch alle. Wir sind doch Deutsche, kennen das doch. Ja. Ja, schön, Marc. Ja. Jetzt gehst du erstmal wieder arbeiten. Ja, ist schon wieder, Das Leben hat dich zurück. Ja, genau, du bist wieder in der Maschinerie drin. Im Hamsterrädchen. Ja, ist gut, dass das wieder weitergeht, das normale Leben, aber machen wir uns nichts vor. Es geht immer so schnell. Diesmal war das so nett mit dem Urlaub, obwohl es noch so kurz war, dass wir diesmal gesagt haben, ach, schade, dass es schon vorbei ist. Ja. Normalerweise war es bis 10-12 Tage weg und dann denkst du, jetzt können wir aber so langsam wieder, jetzt reicht's aber. Aber diesmal dachten wir, da hätte ich gerne noch mal so ein halbes Jahr ranhängen können. Ja. Aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. So ist es. So, und sehr bei schön. Euch? Dankeschön. Ja, wir waren nicht im Urlaub, ne? Nee. Und war schön? Hier, guck mal, ein Full-Dingens. Neues Design von ein Graffiti nennt man das. Ja, aber von das ist so oben ein bis unten. Whole Car. Nee, Whole Wagon. Ja. Keine Ahnung. Die arme S-Bahn, ey. Sieht doch schick aus. Naja, finde ich nicht, aber... Gut, man kann sich aus dem Fenster gucken, aber egal. Findet die Tür öffnen nicht. Wo wir schon mal beim Bahnhof sind. Ja, Stefan. Jetzt. Der Berlin-Ostbahnhof. Während der RE1 nach Eisenhüttenstadt einfährt. Bitte, bitte auf die Beschilderung achten, steht da, weil die Technik streikt. Die Wagen heute in umgekehrter Reihenfolge. Na, das ist ja beim Regio... Schwierig? Unwahrscheinlich. Nein, Berlin-Ostbahnhof, weil wir haben ja ein großes Thema, das Deutschland-Ticket. Da sind ja noch so viele Fragen offen. Ja, und deswegen dachten wir uns, passt es doch mal wieder auf dem Bahnhof aufzunehmen. Weil wir sind ja auch wieder draußen. Das ist seit langem wieder mal ein Podcast, wo wir draußen sind. Jetzt weißt du, warum es heißt, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, genau. Ich höre dich gar nicht, weil ich höre nur Bahnhof. So ist es. Nein, und der Ostbahnhof ist wunderbar. Wir sitzen am Ende von Gleis 1, ne? Schauen hier zu. Es ist wunderbar frühlingshaft mit, ich sag mal, 15 Grad. Ja. Ein laues Lüftchen weht und es ist super angenehm, finde ich. Und der Berliner Ostbahnhof ist ja auch ein geschichtsträchtiger Bahnhof. So ist es. Der ist schon einiges durch in den letzten Jahren. Ja. Weil das ist nämlich... Der ehemalige Hauptbahnhof. Richtig. Ja. Das ist der Hauptbahnhof. Aus dem Osten. Richtig. Und wie es so ist, dann kommt jemand, der ist größer und stärker als du und der kriegt deinen Namen. Bums. Ja. Ende der Geschichte, Berliner Ostbahnhof. So ist es. Ne? 1842 eröffnet, eines der ältesten Bahnhöfe Deutschlands. Damals Schlesischer Bahnhof. Und warum heißt er Schlesischer Bahnhof? Weil das die Verbindungsstrecke Richtung Schlesien war. Richtig. Damit Richtung haben Osten. Wir, ich glaube, ja, wir hatten in einem Berlin-Podcast, den wir mal gemacht haben, mal das, ja, Thema mit den ganzen Toren. Rosenthaler, genau. Nee, Quatsch, Rosenthaler Schlesisches Tor, Tor, Görlitzer, ja, Bahnhof, Oranienburger Tor. Oranienburger Tor. Ja. Genau. Ne? Das waren so die Himmelsrichtungen. In der NS-Zeit wurde er umbenannt in Ostbahnhof, während der NS-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er auch als Ostbahnhof erhalten. Und in den 1950er Jahren wurde er im Berliner Ostbahnhof umbenannt. In welchen Jahren? In den 50er Jahren. Von Ostbahnhof in Berliner Ostbahnhof. Richtig. Berlin-Ostbahnhof? Nee, Berliner Ostbahnhof. Ach, Berliner, okay. Genau. Und, auf die Details kommt es dann. Genau. 87 bis 1998 hieß er Hauptbahnhof. 87, ne? Also das heißt... Noch vor der Wende wurde er in Hauptbahnhof aber umbenannt. Aber auch relativ spät vor der Wende. Richtig. Kurz vor der Wende. Und 87 erst? Ich, ja, kenne ihn nur als Hauptbahnhof. Ich, ja, wusste gar nicht, dass der vorher mal Ostbahnhof hieß. Vorher hieß er Ostbahnhof. Und als dann 2006 der Hauptbahnhof in Berlin eröffnet wurde, wurde das Ding in Berlin-Ostbahnhof auf, umbenannt, mhm, um sozusagen die bessere Eingliederung in ja, quasi Nordbahnhof, Ostbahnhof, Südkreuz, Westkreuz. Es gibt ja noch Ostkreuz. Genau, das Ostkreuz, genau. Und ich weiß mal, ich habe mal zu dieser, halt der traditionelle Name. Zu den Himmelsrichtungsbahnhöfen. Ja. Ich sammle die ja bei Monopoly immer. Ach echt? Gibt es denn auch einen Nordbahnhof? Gibt es? Ja, ja, klar. Also, es gibt einen Südbahnhof? Nein, Südkreuz, ja. Es gibt ja ein Ostkreuz und ein Westkreuz. Also, das kannst du, genau, jetzt nicht mischen. Genau, Ostkreuz, Südkreuz, Westkreuz und Nordkreuz ist Gesundbrunnen eigentlich. Ah ja, und gibt's, also es gibt nur einen Nordbahnhof, einen Ostbahnhof. Im Westbahnhof gibt es ja nicht. Nein, nein, nur Westend. Und Südbahnhof auch nicht. Nein, nein. Es gibt aber Südende. Warum? Genau, Südende. Ja, Südende, das ist hinten Langwitz raus. Ja. Aber das ist nicht der Südbahnhof. Gibt es, ich habe mich das immer gefragt, ob es eine bestimmte Qualifikation für einen Bahnhof gibt, dass er sich Himmelsrichtungsbahnhof nennen darf. Also Ostbahnhof, Westbahnhof, Nordbahnhof. Naja, ich oder denke... Oder ist es willkürlich? Das ist mir völlig egal. Genau, es liegt, glaube ich, an der Struktur des Verkehrsnetzes in Berlin. Ich suche immer nach Mustern, der Autist in mir, der will raus. Nee, du hast halt, ich glaube, durch den Ring ist es in Berlin so prädestiniert, ne, dass du diese Himmelsrichtungen hast. Aber bei Monopoly ist es durchs Brett manifestiert. Wahrscheinlich. Das hängt, eigentlich ist es nicht richtig, weil wer richtet sein Brett schon nach den Himmelsrichtungen? Ja. Das ist das Erste, was man damit macht. Damit der Nordbahnhof wirklich im Norden, genau, liegt. Hallo, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich Monopoly spiele. Gen Neckar, genau so richtet, ja, genau. So ist das. Das Monopoly-Brett, mein Gebetsteppich. Ja. So sieht's aus. Und eine Story zum Thema Ostbahnhof. Ich bin ja gerade auf dem Weg hierher. Ihr kennt es ja, also mit dem Bus gefahren, und ihr kennt es ja, wenn in der U-Bahn mal irgendwie ein Obdachloser liegt oder irgendwie eine Bank blockiert und da schläft, ne, in der Bahn. Und heute bin ich in den Bus eingestiegen. Der Bus war recht gut gefüllt und da lag doch an der Tür einer, der da unten gelegen hat, Beutel mit Flaschen, wie man es kennt, und der lag da einfach. Und keiner hat was gemacht. Die Leute konnten nicht ein- und aussteigen. Echt? Und irgendwann haben dann Leute gesagt, ey, jetzt geh doch mal weg hier, so nach dem Motto. Hm. Dann habe ich auch gesagt, ja, hier liegt einer. Und dann kam der Busfahrer und hat den aus dem Bus gezerrt und auf die Bank gesetzt. Auf den Bus geschoben, aus dem, ja, Bus geschoben. Wahrscheinlich hat er das schon öfter erlebt. Und wir haben ja auch unter uns festgestellt, dass der Berliner Ostbahnhof sehr voll mit Obdachlosen ist. Ja, das stimmt wohl. Also ja, das ist einer ein der... Brennpunkt. Da denkst du ein bisschen, ja, Frankfurt. Ja, welches Frankfurt? Es ist wirklich nicht immer schön, muss man ganz ehrlich sagen. Frankfurt am Main. Ja, genau. Also da war ich noch nicht. Nee? Da kann ich nicht mitreden. Doch, Frankfurt am Main, kann ich mich erinnern, haben uns als erstes die Leute begrüßt, die Drogen verkaufen wollten, ja. Wir haben übrigens auch schon mal aufgezeichnet. Ne? Das ist auch ein wiederholender Aufzeichnungsort. Liegt jetzt zwar auch schon 100 Jahre her, hieß er da noch Hauptbahnhof. Nee, meinst du das? Also das war vielleicht in der vorigen Zeit, ja, ja, in der ersten Podcast-Zeit von uns. In der ersten Staffel. Ja, das könnte sein. Da könnte sein, dass wir da am Hauptbahnhof aufgezeichnet, ja, haben. So, aber jetzt nochmal zu dem Thema mit Berlin. Berlin. Warum Berlin im Namen steht, das steht ja nicht in jedem Bahnhof. ich glaube, der muss eine gewisse Größe haben, eine gewisse infrastrukturelle Bedeutung. Ja. Weil es ist ja auch so, dass zum Beispiel in den Ansagen in der Bahn, auch in der S-Bahn, wird ja zum Beispiel immer Berlin Hauptbahnhof gesagt. Ja, jetzt ich... Also meine, ja, hast du, weißt du oder hast du eine Vermutung? Ich habe eine starke Vermutung. Ja, dann vermute du mal zuerst. Der Zusatz Berlin wird nur dann genannt, wenn es auch ein Fernbahnhof ist. Das ist nämlich auch meine Vermutung, weil Berlin-Mahlsdorf. Ja, ist kein Fernbahnhof, ein Regionalbahnhof ist. Ja gut, aber ich glaube, der heißt Berlin-Mahlsdorf und Berlin-Marienfelde. Hm? Und das ist nämlich interessant, in Marienfelde fährt nur eine S-Bahn. Ja. Das war aber mal ein... Fernregionalbahnhof. Vielleicht wird es jetzt auch wieder einer, wenn die da die Strecke bauen. Aber ja, das war auch meine Vermutung. Könnte in die Richtung dass, gehen. Bahnhöfe, die im größeren Netz eine Rolle spielen. Also ein S-Bahnhof muss nicht heißen Berlin-Pankow. Obwohl der, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar einer wäre. Nee, aber ich glaube, dass im S-Bahn-Netz befindliche Bahnhöfe müssen den Zusatz Berlin nicht unbedingt haben, weil du weißt ja, wo du bist. Genau. Aber ich denke, so ein Fernbahnhof, da macht das schon Sinn, wenn die Regionalität mit drin ist, um es genauer einzugrenzen. Unbedingt. Weil man stelle sich vor, jemand reist an aus Brockhövel. Ja. Und der Zug kommt jetzt also hier vorbei und er muss ja wissen, wo er denn da aussteigen muss, etc. Und zur Orientierung. René, quasi. Guck, genau. Ja, ich dachte, du tust irgendwas. Nee, ich, wenn ich nebenbei recherchiere, bitte erwähne das mal nicht so im Podcast, weil es macht immer den Eindruck, als wenn ich es nicht weiß. Also keine Ahnung hätte. Nein, ich aber es ist doch so. Ja, eben. Warum sollen wir unsere Hörer anlügen? Wir lügen euch nicht an. Ganz kurz, 10 Sekunden intern. Es wäre gut, auch für mein persönliches Image, wenn es den Eindruck erweckt, als wenn ich sowas aus dem Kopf weiß. Bezahlst du jetzt einmalig oder per Dauerauftrag? Ja. Für unser Schweigen. Klappe für den Schnitt, Stefan. Na, dann schneidest du an der Stelle. Was soll ich machen an der Stelle? Okay. Gut, dann kommen wir schon mal zum Deutschlandticket, oder? Ja. Habt ihr Fragen? Wir füllen die Werbung. Unbedingt. Also, man munkelt, man müsse es Deutschlandticket nennen, weil der bisherige Name 49-Euro-Ticket wäre eben überhaupt nicht mehr zutreffend, weil es, man kriegt es nicht überall für 49 Euro. Was? Okay, also, ja, Deutschlandticket ist halt so ein, hat sich so eingebürgert, ne? Es gibt auch den Deutschlandtakt, es gibt dann auch das Deutschlandticket. Das 9-Euro-Ticket war ja damals im Sommer ein Schnupperangebot, ein befristetes Aktionsangebot. Und jetzt hat man gesagt, wir brauchen was Dauerhaftes. Und damit ist es soweit das Deutschlandticket ab 1. Mai gültig. Man kann es jetzt schon bestellen. Ja. Man kann dort in ganz Deutschland in allen Regional- und Nahverkehrszügen mitfahren für 49 Euro. Warte, ist das genauso wie mit dem 9-Euro-Ticket, dieselben Züge? Ja. Also ist das ähnlich von der... Dieselben Züge, aber es ist nicht das Gleiche. Warum das nicht? Das darf man nicht vergessen, weil damals beim 9-Euro-Ticket war es so, dass alle, die ein Abonnement hatten in ihrem Verkehrsverbund... Achso, nee, er hat das mal außen vor gelassen. Genau. Stimmt. Das ist jetzt getrennt. Und Marc, sag du kurz, weil zu genau dem Thema habe ich was. Ja. Die BVG, war ich erstaunt, wird nicht müde, mich daran zu erinnern, ach übrigens, du kannst jetzt umsteigen von deinem normalen BVG-Ticket, von dem Abo. Das wird dann quasi, also du kündigst dein BVG-Abo und steigst dann intern um auf das Deutschland-Ticket. Ja, genau. Was haben die denn davon? Genau, also da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ja. Diese E-Mail habe ich auch bekommen und habe auch von Leuten gehört, die es gemacht haben. Mhm. Und zwar sagen die, du kannst von deinem 69-Euro-Ticket jetzt in meinem Fall auf das 49-Euro-Ticket umsteigen. Genau. Und sie haben das sehr gut aufgeschlüsselt, so im Vergleich, was man dann hat und was man nicht hat. Und man muss überlegen, um das nur mal kurz zusammenzufassen, ob es sich für 20 Euro mehr lohnt, Leute am Wochenende und nach 20 Uhr mitnehmen zu dürfen. Ob man für 20 Euro mehr, ob sich das lohnt, dass die Karte übertragbar ist. Und ob es sich lohnt, ein BVG-Jahresabo zu haben, wo man ja sowieso schon 2 Monate spart, statt ein Monatsabo zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das... Das ist monatlich kündbar. Ist monatlich kündbar, aber muss ich es auch monatlich verlängern? Nein, wenn du es abonniert hast. Aber ich bezahle jeden Monat. Ja, wird ja abgebucht. Das, ne? Ja, genau. Bei der BVG hast du ja einen Vorteil, du kannst es jährlich bezahlen, ja, dann kriegst du 2 Monate genau. geschenkt und das kannst du beim 49-Euro-Ticket nicht. Genau. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich gesagt, für mich gesagt habe, Leute mitzunehmen am Wochenende, top, mhm. Übertragbarkeit, top, ja. Und 2 Monate sparen, top. Ich zahle 20 Euro weiter mehr an die BVG. Genau. Und da muss man ja dazu sagen, das ist genau der Knackpunkt. Also erstens ist es natürlich 40 Euro teurer als damals. Und vermutlich wird es so sein, dass es nicht so populär angenommen wird wie damals das 9-Euro-Ticket. Weil, haben wir ja gerade festgestellt, lohnt sich es überhaupt für einen? Das muss man überlegen. Also, ich finde, es gibt Leute, für die sich lohnt. Ja, klar. Haben gesagt, nö, ich will niemanden mitnehmen. Ja. Ich will lieber weiterkommen. Naja. Und die sagen auch, ich habe sowieso kein Jahresabo, weil ich drücke nie diese 700 Euro im Jahr ab, sondern ich zahle monatlich. Ja. Und dann denke ich, kann man mit den 20 Euro mehr schon was anfangen. Kann man sich zum Beispiel einen Sitzplatz kaufen. Also ja. Tina hat schon gewechselt. Okay. Oder hat es besser gesagt schon beantragt, weil es gilt ja erst ab 1.5. Mhm. Und ich, sagen wir es mal so, ich habe extra die Aufzeichnung heute abgewartet, aha. um im Gespräch mit euch beiden herauszufinden, ob das etwas für mich wäre. Genau. Ja, also muss ja dran denken, René, sein Abo, was er gesagt hat, ist ja nur für Berlin, ne? Ja. Genau, so. Angenommen, du würdest jetzt... Komm doch dazu. Bei ABC würdest du da auch schon in einer ganz anderen Region sein. Richtig. Ja. Da könnte das schon... Genau. Also das ist echt auf der Kippe, ne? Ja. Und, ja. Aber wie gesagt, das Unproblematische ist ja, man kann monatlich sozusagen wieder zurückwechseln, ne? Und deine Frage zu beantworten, was hat die BVG davon? Nee, da kriegst du das Jahresabo nicht zurück. Du bist Kunde davon. Du bist Kunde der BVG. Und das ist, glaube ich, wie, das, was du mit dem 49-Euro-Ticket? Ja, genau. Weil du kriegst ja die... Ja. Du kriegst quasi die Chipkarte, diese Fahrkarte, die du hast, die kriegst du auch für das Deutschlandticket bei der BVG. Ja? Kann ich die alte behalten dann? Vielleicht wird es einfach nur umgeschrieben, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Hm. Und was auch noch dazu kommt, was natürlich ein bisschen unglücklich ist, alle, die jetzt schon gewechselt haben oder es beantragt haben, der Senat, der Berliner Senat, überlegt ja noch, weil bis jetzt war es ja so, der Berliner Senat hat ja nach dem 9-Euro-Ticket gesagt, okay, Berlin AB, lassen wir mal für 29 Euro pro Monat. Mhm. Das läuft Ende April natürlich aus, weil das ja nur subventioniert werden sollte, bis ein generelles Ticket, wie das Deutschland-Ticket, kommt. Aber jetzt gibt es doch die Überlegung, das zu verlängern. Und das würde bedeuten, man würde weiterhin, wenn das durchgeht, die Chance haben, für 29 Euro im AB-Bereich zu fahren, mit den bekannten Mitnahmeregelungen und so weiter, dann wäre das natürlich noch unattraktiver, das Deutschland-Ticket zu nehmen, wenn du es nicht brauchst außerhalb ja. Berlins. Ne? Wenn das 29-Euro-Ticket, das ist aktuell noch... Es ja. endet Ende April nach aktuellem Stand. Bekomme ich als Abokunde, der ja deutlich mehr bezahlt als diese 29 Euro, wieder Geld zurück. Na, das hast du doch eh schon. Ja, ja. Wenn das jetzt weiterläuft... Na, dann wird es ja automatisch wieder abgebucht. Ja, okay, ich habe tatsächlich gesehen, dass sie gezahlt haben. Ich rechne das nicht im Detail durch. Ich hoffe, sie bescheißen mich nicht. Mhm. Ich nehme das Geld natürlich dankend. kann ich nämlich auch mal eine Woche länger leben im Monat. Das ist auch nicht schlecht, ne? Übrigens, die 29 Euro oder die Differenz zu den 69 Euro, die ich ja von der BVG bekomme, die leite ich gleich weiter an meinen Discounter, um mir davon Essen zu holen. Ja, deine Paprika für 10 Euro. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ein Toastbrot vor 2 Jahren noch 59 Cent gekostet hat und jetzt bei 1,19 Euro liegt. Was kaufst du denn für einen scheiß Toast? Hallo, esse ich auch. 59 Cent? Ja. Mit kleinen Scheiben. Ach nee, einem American Toast. Und eine Möhre. Ach nee, eine Möhre, das Grüne ist ja eine Gurke. Eine Gurke. nicht Hilfe. René, bringst du noch eine Gurke mit? Bei 4 Euro. Wer ist denn noch Möhre? Zongabi, 14, im Glück, meine erste Banane. Und dann sieht man, wie eine Salatgurke steht. Echt mal. Nee, aber diese Salatgurke, die hat gekostet 79 Cent und auch mal irgendwann 49, wahrscheinlich vor dem Krieg. Hm. Und aktueller Preis, Gott sei Dank, wieder 1,79 Euro nur, statt 1,99 Euro, zumindest in meinem Discounter. Ja. Also 4 Euro habe ich noch nicht erlebt, aber das muss ja eine Monstergurke sein. Nee, war so eine Mini-Gurke, ja, wahrscheinlich. Das klingt wie so ein schlechter Satz aus einem Pornofilm. Ja. Das ist aber eine Monstergurke. Naja. Okay. Wann haben wir eigentlich angefangen aufzuzeichnen? Achso, kann ich. Ist egal, als der Zug kam. Oh, wir sind jetzt, hier sind wir bei 49,5 Minuten. Ist doch 49. Gut, damit kommen wir 49 Minuten. Podcast. Oh, das ist ein Ohm. Ja, 49 Euro-Ticket? Und da ist ja wieder der geile, oh, der nimmt Farbe. Der sieht richtig groß aus. Horch mal, als hörst du das? Tak. Mein Sound, ey. Hammer. Der hat sogar drei Gelenke an der Mitte. Guck mal. Der Sound ist nicht schlecht. Aber nicht zu vergleichen mit den alten S-Bahnen der 475er Baureihe. Richtig. Die waren unübertroffen. Ja, mit den Holzbänken und noch mit, die mit Holzklasse. Glühfadenbeleuchtung. So ist es. So, pass auf. 49 Euro Ticket, noch ein paar interessante Infos dazu. Als wenn wir jetzt nicht schon überzeugt werden. Also, gilt erstmal für 2 Jahre. Danach wird neu entschieden, ne? Ob das verlängert wird. Ist nur digital oder im Abo erhältlich. Monatlich bis zum 10. muss man es kündigen, dann wird man es zum Monatsende los. Schon? Es gilt nicht anteilig, das heißt, wenn du am 15. einsteigst, musst du halt voll. Richtig. Ja gut, na? Also kein, nicht gleitend. Ja. Gibt es als Handy-Ticket oder im Falle des VBBs auch als Chipkarte. Na? Ist natürlich praktisch. Man muss immer einen Lichtbildausweis dabei haben. Ist es im Gegensatz zu Corona nicht übertragbar? Das wollen wir an der Stelle nochmal erwähnen. Das ist gut. Ja, schön. Schon ein ist nicht sehr zeitgemäß, aber... Das Witzbattle kommt gleich. Ja. Also. Ja, genau. Es ist personalisiert, hat René schon gesagt. Keine Mitnahme Dritter, aber Ausnahme. Und? Fahrrad darf man auch nicht mitnehmen. Ausnahme im VWB-Gebiet ist geregelt. Ein Hündchen darf mitnehmen. Ja, das habe ich so nicht verstanden. Das war so als einzelner Punkt aufgeführt. Ja, aber das ist im normalen Ticket nämlich nicht drin. Das ist so, da stand... Also sonst waren die geilen Features auf der BVG-Seite. Die geilen Features. Und dann stand da so Hund. Ja. auf diesem naja, aber so Hund. Es geil. Ist halt mittlerweile so, wenn man die Medien, die Nachrichten verfolgt, es wird viel diskutiert, weil es nach wie vor uneinheitlich ist in ganz Deutschland, weil bei manchen kann man einen Hund mitnehmen. Was ist mit Studenten? Was ist mit Sozialschwachen? Da das sind keine Hunde, die kannst du ja nicht Lösungen mitnehmen. Gefunden werden. Und deswegen wird jetzt noch überlegt, ob man das vielleicht generell macht. Oder auch mit Fahrrad. Ne? In manchen Verkehrsverbünden darf man ein Fahrrad mitnehmen, manchen nicht. Ach, das wäre toll. Das ist halt, ja. Aber das egal. Das Fahrrad bezahle ich ja schon jeden Monat. Oh Gott, was bezahle ich denn jetzt? 11,50 Euro? Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ist ja ein das ist nicht viel, wenig. Aber die Verhältnismäßigkeit kommt jetzt natürlich so ein bisschen... Also ich finde es ziemlich diskriminierend, dass man mit Fahrrad nicht in den ersten Wagen darf. Ja, das will ich ja auch nochmal erwähnen. Nicht vorne einsteigen, ja. Und ich habe ein neues Fahrradsymbol gesehen an der U-Bahn, glaube ich. Ja. Da ist das Fahrradsymbol und dann steht, aber nicht, wenn er an der Spitze fährt. Ja. Also, das heißt, man muss auch noch umstellen. Muss auch noch Zweiter sein. Dann, ja. Nee, du musst auch noch doll nachdenken. Ja, genau. Na und eine Ticket-Variante, die wohl kommen wird, ist das Job-Ticket. Job? Ja. Also es gibt ja dieses Firmenticket, ne, was du über deinen Arbeitgeber übrigens kriegen kannst. Übrigens auch nicht interessant, finde ich, weil auch da fällt dieser Luxus, das am Wochenende mitnehmen, weg. Und aber es ist günstiger, weil es wird nur um die 35 Euro kosten, diese Variante. Ja, aber sie ist ja auch eingeschränkt. Also klar, wenn ich nur 50 Cent zahle, kriege ich auch eine kleinere Salatgurke, als wenn ich 3 Euro zahle. Ja, naja. Und es wird eine App dafür geben, für das Deutschland-Ticket, wenn man die direkt sozusagen vom Bund kaufen würde. Ja, also Marc, haben wir dich jetzt überzeugt oder nicht? Doch, ziemlich. Wofür? Für das 49-Euro-Ticket. Okay. Ich komme so selten in die Verlegenheit, jemanden mitzunehmen, geschweige denn das zu übertragen. Das ist meistens dann Tina. Und Tina hat jetzt aber ein eigenes Ticket. Also genau. Und das heißt, du könntest auch am Wochenende, gerade im Sommer, nach Brandenburg fahren. Genau. Oder nach Sachsen. Oder nach dafür Bayern. Dafür ist es gut, ne? Oder nach Sylt. Ja. Sylt. Das Mallorca des Nordens. Genau. So ist es. Mallorca. Mallorca, aber genau. Natürlich. Ja. Also, wenn du schon mit Mal anfängst, dann sagst du Malotze. Malotze, ja. Ja, genau. Malle. Spannend. René, behältst du eins? Ich behalte meins, ja. Genau. Also ich finde, ist ja auch der gute Beleg, dass das Ticket offenbar verschiedene Zielgruppen anzieht. So könnte man es auch sagen, genau. Es ist nicht mehr ganz so günstig wie damals und deswegen gehe ich oft davon aus, dass die Züge nicht so rammelvoll sind, vielleicht in den Ferien. Aber ja, man kann sich's auch überlegen, wenn man jetzt im Sommer irgendwie lange wegfährt, könnte man ja für 3 Monate umsteigen oder für 2 Monate. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also das muss kannst ja für jederzeit die wechseln. Ja, eben, das muss ja für die BVG ein Mörder-Hassel sein, wenn du quasi jeden Monat hin und her wechselst. Ja. Da geht der nicht schon mal nicht, wenn du eine Jahreskarte hast. Und dann sinkt ja auch schon die Attraktivität. Naja, ich weiß nicht, da muss er erfüllen. Du hast einen Jahresvertrag. Ja. Den kann ich nicht abbrechen. Du hast jetzt einmal die Chance zu wechseln. Ich habe für ein Jahr bezahlt. Ich habe jetzt einmal die Chance zu wechseln, außer der Reihe. Wenn du zum 1.5. Egal, wann ich das Jahresabo abgeschlossen habe. Und dann kannst du nur ins Monatsticket natürlich zurück. Genau. Oder ins Monatsabo der BVG. Und das geht ja dann neu los. Für oder Jahresabo halt wieder von vorne. Also man muss schon da sich genau informieren noch. Natürlich müsst ihr bei eurem lokalen Verkehrsunternehmen da auch nochmal die Bedingungen lesen auf der Homepage oder so. Da gibt es sehr ausführliche Informationen. Na? Und alle Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr. Weil wir sind hier nur ein Laber-Podcast. Ja. Wir haben keine Informationen wir sind für so euch ein bisschen in dem Sinne, sondern wir sagen, was wir davon halten. Und da müsst ihr selber was draus machen. Wir sind so ein bisschen wie ChatGPT. Daran hat man sich ja auch langsam gewöhnt. Wir halluzinieren auch ein paar Fakten dazu. Ja. Genau. So ist das. Wir sind ChatGPT 4.5. Richtig. Na? Ich habe noch ein Bahnthema, eine Frage. Wisst ihr, was eine Anrufschranke ist? Eine was? Eine Anrufschranke. Eine Anrufschranke? Ja, was ist eine Anrufschranke? Na, das steckt doch schon im Namen. Genau. Also, es ist beschrankt, ein beschrankter Bahnübergang, bei dem du dich aber telefonisch melden kannst, um zu signalisieren, dass bitte zu öffnen ist. Ach, hör auf. Stimmt's? Ja. Das ist. Es sind wenig genutzte Bahnübergänge, die vom Schrankenwärter schlecht einsehbar sind. Also da gibt es unter Umständen einen Schrankenwärter, aber der hat keinen direkten Blick auf die Schranke. Was für ein Scheiß. Und die Schranke ist immer geschlossen. Und wenn einer da hinkommt, muss er anrufen und sagen, machen wir die Schranke hoch. Und dann sagt der Schrankenwärter, oh du, da muss ich jetzt erst loslaufen. Hau ab, ich will kacken. Genau. Du, ich sitze ja gerade bei einer Runde Monopoly, ihr habt schon alle Bahnhöfe gekauft. Genau so das ungefähr. Das lassen wir jetzt nicht versauen. Ja. 3,1% aller Schranken heutzutage sind noch eine Anrufschranke. Sind noch eine Anrufschranke? Und die sollen aber langfristig, denke ich auch, ne? Langfristig soll es aber durch gesicherte Übergänge ersetzt werden. Also auch ein Auslaufmodell. Das fand ich sehr interessant. Wenn du einen Schleusenwärter anrufst und dem sagst, dass er mal die Schleuse aufmachen soll. Könnte sein. Und bei der Schleuse ist es ja so, an manchen Schleusen musst du dann erst warten, bis eine bestimmte Menge an Leuten zusammen ist und erst dann geht's los. Ja. Macht der Schrankenwärter aus oder sagt, sie sind erst der zweite, der heute anruft. Genau. Wenn jetzt noch drei anrufen, dann mal ich offen. Vorher stehe ich ja nicht auf. Also habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Krass, gibt es bestimmt Bilder im Internet von. Garantiert. Na? Fand ich sehr interessant. Ja. Und noch eine Anekdote vom Bahnsteig. Neulich, als ich auf die U-Bahn gewartet habe, war so ein jungscher Kerl, der ziemlich angetütert war. Und der hat immer auf diese Infoknöpfe gedrückt an den Säulen. Die kennt er ja. Niemand zum Reden gehabt, oder? Ne, genau. Und hat dann gesagt, sag mal, 3 Minuten ist richtig, oder? An die Bahn kommen und so. Und der so, ja, wenn das so steht. Und da hat er nochmal angeklingelt und dann ist keiner rangegangen, kam dann ein anderer Kollege. Und hat dann sogar, hat ja erledigt, Bahn ist gerade gekommen und so nach dem Motto. Also da haben schon die Leute ein bisschen geschmunzelt, aber es ist natürlich. Da kannst du auch keinen Idiotenfilter ranbauen, wa? Ja, eben. Ja. So ist das. Habt ihr noch Bahnanekdoten, die man erzählen muss? Nö. Nee? Nein. Ich jetzt gerade? Ich möchte jetzt im Programm fortfahren. Du frag mich mal, ob meine Zeit, die ich an der ICE-Strecke gelebt hat, irgendwelche Folgen für mich hatte. Nein. Das ist ja sogar besser. Ich habe gerade einen alten Autowitz recycelt. Okay, dann bitte. René, du hast doch eine Weile an der Bahn gewohnt, an der Bahnstrecke. Hat das irgendwie Konsequenzen in deinem Leben gehabt? Nein. Okay. Dann bin ich besser als nein. Der kam ja auch von mir. Das ist eher der Formel 1, wenn er an der Formel 1 Das ist Autobahnwitz. Ja. Sehr gut. Ich bin thematisch schon ein bisschen weiter. Okay. Wo bist du denn thematisch schon? Ich bin eigentlich schon halb im Blitzbattle. Also, okay, aber Marc hat schon einen warmen Tee. Ja, ich merke, Marc ist so, ist nicht Mallorca hier. Ich, weißt du was? Ich hatte ja, als wir gesagt haben, lass mal draußen aufzeichnen, dachte ich so, nee, wirklich? Und dann dachte ich so, achso, Marc ist ja dabei, da wird ja nicht so lang die Aufzeichnung. Genau. Marc friert ja schon genau, nach einer halben Stunde sofort. Marc friert etwas schneller als andere Leute. Und nach 20 Minuten ist sein Arsch abgestorben. Wenn wir Marc sagen, dann meinen wir auch Marc. Marc Lau ist dann mit Sicherheit wesentlich resilienter. Ja. Nee, weil du bist auch der Mallorca-Marc. Mallorca-Marc. Ich bin jetzt der Mallorca-Marc. Mallotze-Marc. Ach du Scheiße. Da hast du deinen Ruf weg, ne? Ja. RE2 nach Cottbus ABF. Hauptbahnhof. Ja, sehr gut. Kann ich gut erkennen. Du hörst hier die Spuren, hörst du, wie weit die entfernt sind voneinander. Dieses tick, tick. Richtig. Da musst du mal, werde ich nachher mal kurz, wenn ich Strecke nicht verfahren nehme, da gehst du mal einfach mit Schleifpapier rüber, okay, und dann ist das Geräusch weg. Okay. Hätte man eigentlich auch schon vorher machen können, aber nein. Machen wir nachher, ja, ne? Ja. Weil, bevor es Witzbettel losgeht, Marc, wir haben letzte Woche ja was vermisst, als du nicht da warst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben scherzhaft gesagt, es soll jetzt wirklich nicht böse gemeint sein, vielleicht hätte man hier einige Leute auf dem Bahnhof fragen können, ob sie vielleicht den einen oder anderen Spruch von Marc kennen, den er jetzt gleich zum Besten gibt. Ist es so? Ja, es gibt keinen Saufi-Spruch heute. Sondern? Sondern es gibt mal wieder einen Druffi-Spruch. Jo. Ja, diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Nichtsdestoweniger der Druffi-Spruch des Tages. Alle haben Stoff, aber keiner ist am Nähen. Der ist gut. Der ist gut. Da war doch auch mal einer mit Zappeln oder so. Ne? Zappeln? Wie war denn das? Den hast du auch mal erzählt. Das muss lange her sein. Habe ich hier nicht auf meiner Liste. Wiederhol nochmal bitte alle. Alle haben Stoff, aber keiner näht. Ja, der ist sehr gut. Alle haben Stoff, aber keiner näht. Das ist übrigens die neue S-Bahn, wollte ich nur sagen. Oder die Disco-Variante des Profispruchs. Alle legen nach, einer legt auf. Ja, also ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. So, wenn du gerade die neue S-Bahn erwähnst, warum hat die schwarze Türen? Aus die Türen leichter findet. Barrierefreiheitsgründen. Genau, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ja. Lassen. Weil moderne Züge müssen natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und deswegen gibt es auch in der neuen S-Bahn nicht mehr diesen berühmten Dreiklang, bevor die Türen schließen, sondern dieses nervige. Ja. Ja. Weil den Dreiklang manche nicht hören können, oder? Der ist dafür nicht zugelassen. Nicht zugelassen? Nein. Ach so, den hört man schlecht. Ja, sind andere Frequenzen anscheinend. Okay. Ja. Aber egal, müssen wir uns dran gewöhnen. Gänsebein. Ja. So, wie sieht's aus? Nächste Station, Witzbattle. Genau, und diesmal gibt es barrierefreie Witze. Nämlich welche, über die man lachen kann. Oh, okay. Ohne Hintergrundwissen meine ich damit. Muss ich erstmal gucken, oder? Wo meine Witze sind. Ich habe die ja heute mal alle ausgedruckt. Während ihr hier mit elektronischen Geräten sitzt. Guckst du eigentlich beidseitig? Manchmal. aber du schreibst Rückseite, das ist ja gut. Ja. Danke, dass du es gesagt hast. Ist mein Ruf wieder gerettet. Ja. Ne? So. Ja, Witzbattle in Folge 108. Und ich würde sagen, weil er so lange nicht da war, darf er heute anfangen. Hier ist Marc mit seinen Witzen. Ehefrau zum Ehemann, ich möchte Mittwoch schick ausgehen. Wäre das okay für dich? Der Ehemann, wär's Woch. Mittwoch. Ah, ja, verstehe. Der war gut. Okay. Wir sind die Prokrastination und wir werden schon bald die Weltherrschaft an uns reißen. Also, nicht heute, weil heute ist ja Mittwoch. Aber nächste Woche ist auch ungünstig. Da können wir im Vierteljahr nochmal gucken, ne? Da hat er nicht so eine große Eile. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Oh, ich habe jetzt schon Schreck gekriegt, dass hier irgendwie jemand was übernimmt. Okay, pass auf. Ich habe einen ganz netten Chef, weil ich habe heute Morgen meinen Chef gefragt, ob ich ein bisschen später zur Arbeit kommen darf. Und er meinte nur, träum weiter, Stefan. Da habe ich gesagt, oh, das ist doch nett von ihm, oder? Ja. Eine Ehefrau findet heraus, dass ihr Mann zu einem Freudenmädchen gegangen ist. Der Mann verteidigt sich, aber du hattest doch nie Zeit für mich. Daraufhin erwidert die Frau... Aber warum hast du mir nicht gesagt, dass du bereit bist, Geld dafür zu bezahlen? Oh. So, beim Date. Hast du Kinder? Ja, ich habe eins. Das ist fast zwei. Ich weiß, wie viel eins ist. Den mag ich. Den hatte ich auch schon mal erzählt. Ja. Dann hat er mich inspiriert. Pass auf, also ich kann euch beruhigen, ne? Die alle immer so Kalorien zählen. Also ein Glas Nutella hat ja 9870 Kalorien, aber ist ja völlig egal, weil das Glas isst man ja nicht. Genau. Anton, mein Sohn, glaubst du, ich bin eine schlechte Mutter? Mein Name ist Paul! Klassiker. Ja. Beim Arzt. Der Kardiologe so, Wie viele Etagen schaffen Sie, ohne in Atemnot zu kommen? Ja, kommt drauf an. Worauf? Na, ob es einen Fahrstuhl gibt oder nicht. Mm. Den nächsten, das kann sein, dass wir den schon hatten, aber ich fand den gut. Wir hatten die alle schon. Ja, okay. Er kann sogar von dir gewesen sein. Also zwei Freundinnen treffen sich und dann sagt die eine, du, ich kuschle 2 bis 3 Mal in der Woche mit meinem Mann. Ne? Und da sagt die Freundin, na, ich nur einmal. Und dann sagt die andere, ich dachte, du hast gar keinen Mann. Ach so, ich dachte, wir reden über deinen Mann. Ja, der war jetzt immer wieder gut. Ja. Wie wär's mit einem Bonuswitz? Ja, gerne. Mama, darf man sich über dumme Menschen lustig machen? Ich denke schon, die gehören ja schließlich keiner Minderheit an. Oh. ich bin übrigens gerade auf der Suche nach einer Jogginggruppe. Am besten eine, die in der Woche keine Zeit hat und am Wochenende keine Lust. Da machst du mit, ne? Da bin ich dabei. Machst du mit. Pass auf, ich habe noch eine Erkenntnis, dass man Hühnchen mit Antibiotika vollpumpt. Das erklärt mindestens, warum bei Erkältung eine Hühnersuppe hilft. Genau. Ja. Das ist doch logisch. Ja. Ne? So, wunderbar. Das hast du nicht gesehen. Ja. Gut, wollt ihr noch eins zum Abschluss? Ja, natürlich. Komm. Okay. Oh. Wir warten kurz die Zugdurchfahrt ab. Und einen Baumzug. Der ist da extra langsam hier, der Lok. Ja, und dann vielleicht noch hupen oder so. Jetzt bleibt doch noch hier stehen. Alles klar. Hätte mir den Witz hören. Nee, rede ich lauter. Also, Patient, ich vergesse immer alles. Der Doktor, oh, das tut mir leid, da kann man schlecht was gegen machen. Sie schulden mir übrigens noch 800 Euro. Sehr gut. Da musst du sogar ich lachen. Chuck Norris kann Feuer entfachen, indem er 2 Eiswürfel aneinander reibt. Oh. Der ist gut, der ist gut. Jetzt habe ich noch einen für René. Ja, von René heißt es nicht. Nee. Für. Gute Nachricht. Ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Schlechte Nachricht. Ich habe sie noch gar nicht an. Ne? Ja. Hallo. Der war gut, oder? Ach, irgendwas ist doch immer. Mit dem Zwinkern zu sehen, René. Mit dem Augenzwinkern. So, jetzt wird hier gleich gebaut. Deswegen ist der Bauzug hier eingefahren. Ach. Da kommt ja noch was. Ja, da kommt noch was. Nämlich heute eine Weisheit. Heute gibt es nicht die Schwarzheit, sondern die Weisheit des Die Tages. Weisheit, genau. Das Leben ist nämlich nicht schwarz oder weiß, sondern... So. Wer auf das eine große Wunder wartet, verpasst die unzähligen kleinen. Ah. Da hat er recht, der Mark. Das ist wirklich gut, ja. Der Verfasser ist unbekannt. Okay. Könnte von mir sein. Verzogen, unbekannt verzogen. Genau. Es Kleines gibt keinen Nachsendauftrag. So ist es. Danke raus ans Universum. Ihr Lieben, das war's schon wieder, oder? Folge 108 ist im Kasten. Wenn wir gleich auf Stopp drücken, ist es hoffentlich auf dem Chip auch. Dann machen wir gleich ein Schleifchen drum. Ja, mit Doppelschleifchen am besten. Doppelknoten. Mit festen Knoten, damit es nicht abgeht. Und ihr habt Zeit, 2 Wochen lang diesen Knoten zu lösen. Richtig. Dann gibt es wieder eine neue Folge. Abonniert uns bei Spotify, drückt die Glocke bei Instagram, folgt uns bei Instagram, schickt uns eine DM, slidet uns eine DM rein. Danke an den lieben René, dass er hier war. Liked uns auf OnlyFans. Ja. Und danke an Marc, dass du nach deinem Urlaub wieder dabei warst. Wir haben dass du nicht vermisst. Zur Besinnung gekommen bist, sondern wieder bei uns bist. Genau. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass ich ein ganzes Jahr lang gar nicht mitgemacht ja, habe. Ja, ne? So ist es manchmal. Ein bisschen ausgegrenzt, aber ja. Ein Stück Normalität ist zurückgekehrt. So sieht's aus. Na? Und jetzt kehrt hier dann doch ein bisschen Ruhe ein. Und da würde ich sagen, nutzen wir das und verflüchtigen uns hier. Danke, dass ihr dabei wart. Bis in 2 Wochen. Ich werde jetzt einfach mal Stefan nicht ausbremsen und ihm sagen, dass er sich nicht immer so wortrecht verabschieden soll. Einfach mal, um zu sehen, red doch wie mal lange nicht so es viel. So dauert. Red doch mal nicht so viel. So, wir sind schon fertig. Stefan, verabschiede dich doch mal. Wir haben die Verabschiedung übrigens mal gestoppt in den letzten Ausgaben. Und das war jetzt heute kein Rekord. Das geht länger. Ja, ich habe mich heute zusammengerissen, muss ich also, auch sagen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. So, ich habe extra nochmal die Batterien gewechselt. Waren noch 2 Striche seit unserer letzten Hochzeit. Seit unserer was? Seit unserer letzten Hochzeit. Ach, Hochzeit habe ich verstanden. Leuchtet, oder? Marc kann ja nochmal checken. Hm, bitte. 4 Augenprinzip. Hm, wieso, hast du schon 4? Leucht. Der Papa wird schon machen. Habt ihr schon den Film von Felix Lobrecht gesehen? Nein. Aber Vanessa will den gucken. Hat mir ein Kollege gerade erzählt, kannte ich gar nicht. Wird ja sogar empfohlen, an Berliner Schulen zu gucken, diesen Film. Das ist ein quasi autobiografisches Filmlein. Genau, der hat ein Buch geschrieben, ne? Und hat es Basis seines Romans, ja. Sonne und Beton. Da stellte sich immer die Frage, würde er auch selber in dem Film mitspielen? Wahrscheinlich. Ja, er hat eine kleine Rolle ergattern können. In seinem er musste Film. Aber durch das reguläre Casting-Verfahren. Ach so, hat keine Wildcard gekriegt. Nein. Ein paar Fakten zum Berliner Ostbahnhof. Ja, natürlich. Eure Erlebnisse, wie ihr damals Oma und Opa abgeholt habt vom Bahnhof. Ne? Wien? Nee. Du ja nicht, du kommst ja aus dem Westen. Bei dir gab's ja nicht. Das war, wo die Grenze noch zu war und du nicht her durftest. Ja. Ja, genau. Ein Tisch mit drei Beinen kann nicht kippeln. Ja. Ruhe, bitte! Achtung, Zug durchfahren. Achtung! Ja, dieser Podcast hat etwas Zug bekommen. Es bringt nichts, jetzt sofort anzufangen, weil dort hinten kommt schon der nächste. Oh ja. Und wenn der so hier einfährt, dann gehe ich davon aus, dass er hier auch halten wird. Und wenn er bremst, ist es ja immer am lautesten. Ist das nicht der E171? Zugwagen mit Triebsgehäuse hinten links? Da bin ich jetzt mal gespannt. In Rot und Weiß. Ja. Rot gestaltet. Mit E-Abnahme oben. Ach so, du meinst den PQA88? Ja, genau der. Nee, 89. Ja, ja. 89? Ja, ja. Ach, guck mal, mit welchem. Das ist ja der Nachfolger. Hat aber noch kein Facelift. Aber das ist der Nachfolger, weißt du? Das ist der Nachfolger? Ja. Der sieht aber richtig geil aus. Boah. Klingt aber ein bisschen bucklig. Ja, der hat auch noch nicht dieses GTH drin. Mhm. Ah ja, richtig. Ne? Richtig, ja, das haben wir ja erst bei den anderen reingebaut. Mit dem GTH. Also, damals große Ankündigung, aber ich weiß halt immer wieder, dass es das Zeug überhaupt gibt. Ja, ist halt so extra dafür gemacht, ne? Die haben auch noch mal richtig an Gewicht zugelegt. Dadurch liegen die natürlich noch ein Stück tiefer. Oberflächentreue des Zugs. Ja. Das heißt, Schlagloch bleibt Schlagloch. Und hier ist der andere, siehst du? Das ist dann, haben sie extra eine Etage noch aufgebaut, damit mehr Leute reinpasst? Das ist eine Halbetage obendrauf. Ne? Eine halbe? Für kleine Leute? Ja, nee, du hast im Sitzen merkst du das ja nicht. Okay. Und du hast vor allen Dingen diese Flausch-7-Sitze da schon drin. Aber man muss im Sitzen schon einsteigen, weil sonst kommst du gar nicht bis in den ersten Stock. Ja, geil. Aber da hätte ich nicht gedacht, dass man, wir kommen gar nicht zum Podcast vor lauter Zugbegeisterung. Du, das wird doch alles schon aufgenommen. Eben. Da kann man lustig was reinschneiden. Outtakes. Und Feuerbrief. Haltet mich fest, wenn der nächste Zug kommt. Warum? Dass ich vor Begeisterung mir nicht in die Hosen mache. Ja, merken wir schon wieder, René. Nicht schon wieder. Die haben ja, weil, wahrscheinlich werde ich es aber auch gar nicht so schnell merken, die haben ja die Flüstergleise. Also... Ne? Flüstergleise. Sonst hört man die Gleise gar nicht. Genau. Die Flüstergleise, die sind aus Gummistahl nämlich schon gefertigt. Dadurch ist der Abrieb ein bisschen geringer als bei den alten Gleisen. Ja, nicht zu verwechseln mit Silikonstahl. Ja. Dann stinkt es auch, riecht es nicht mehr so, ne? Wie früher, wenn der Zug gebremst hat. Auf diesem Stau. Noch Pisse hier. Es gibt ja auch den BQF, kennst du den? Der heißt gar nicht BQF, der ist BQV. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Faktor mit V? Ja, sicher. Hast du keine Ahnung. Vogel F und Fenster V einsetzen. Folge 108. Gut. Genau, wie die Zeit vorgeht. Das war ein One-Taker. Ein One-Taker. Wie ist es beim Sport? Ein One-Timer, ne? Etwas, was nur einmal vorkommt und nie wieder vorkommt. Echt? Wanted Wonder. Nee, das ist was anderes. Hier schreit ein Baby. Oh, im Mantel in der Tasche? Balk zur Ruhe. Da auf der Landstraße? Nee. Das wäre gemein. Das muss ich rausschneiden, scheiße. Ja. Gut. Gut, das war's. Sind wir soweit? Dann können wir unsere Aufnahmen stoppen, oder? Oder kommt gleich in. Wir müssen 47. Wir müssen das auch mal machen, im Zug aufzunehmen, finde ich. Ja, toll. Du machst das. Ich muss es bauen. René, du musst dann erzählen. 5, 4, 3, 2, 1, Gold. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen. Und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback.